Kapitel 79. Adjektivdeklination mit und ohne Artikel. Beispiel. Ist das Bier gut? Ja, das ist gutes Bier. Ja, das ist gutes Bier. Ja, das ist gutes Bier. Und jetzt Sie. Ist das Bier gut? Ja, das ist gutes Bier. Ist der Wein süß? Ja, das ist süßer Wein. Sind die Getränke kalt? Ja, das sind kalte Getränke. Ist die Milch frisch? Ja, das ist frische Milch. Sind die Kartoffeln frisch? Ja, das sind frische Kartoffeln. Ist der Kaffee heiß? Ja, das ist heißer Kaffee. Ist das Essen lecker? Ja, das ist leckeres Essen. Ist die Schokolade bitter? Ja, das ist bittere Schokolade.